Am Abend wird man bei jeder Kreuzfahrt mit Essen beworfen. Je nach Linie kann man zwischen 3 und 7 Gängen wählen und danach kann man noch schnell auf eine Pizza huschen. Egal was ihr euch vorgenommen habt, ihr werdet zunehmen. Hallo liebe Kreativskeptiker, ich bin HD Somebody Else und heiße euch zu meinem Mentally Challenge Project Monologize herzlich willkommen. Heute Kreuzfahrten, dies und das und dann das Fazit. Nach dem Essen kann man vollkommen entspannt, zollfrei, vollkommen überteuerte Produkte kaufen. Wie oft denkt man sich schon bei einer Kreuzfahrt, puh, jetzt einen Wintermantel aus Robbenleder oder eine Whisky um 3000 Euro. Dollar. Oder man vergnügt sich einfach in einem der hauseigenen Casinos. Das lieben die Profizocker, wenn der Hartz-IV-Empfänger sich nebenbei hinsetzt und sagt, hey, du, kannst du mir mal das Spiel erklären? So oder so, das Bankkonto schwindet bei einer Kreuzfahrt wie ranzige Butter im Lavastrom. Oder man setzt sich einfach ins Buffet und versucht sich auf die Nahrungsaufnahme zu konzentrieren. Dann sind dann noch die Seetage und hier ist es wirklich entscheidend, welche Linie man gebucht hat. Entweder man ist auf einem Bateschiff und versucht irgendwo Schatten zu finden und könnte selbst die Bildzeitung nicht lesen und verstehen, da die Animateure so über das Deck brüllen. Oder man hat sich für die Seniorenvariante entschieden, bei der auf Deck sowieso keiner ist und die Bars auch gern mal geschlossen werden und man ein paar Stunden auf sein Getränk wartet. Ich frage mich noch immer, wie ich so viel Alkohol hätte konsumieren können, dass ich dieses verdammte Getränkepaket ausgezahlt hätte. Man ist doch die meiste Zeit nicht am Schiff oder schläft. Damit sich die alten Menschen auch ja keine Krankheiten holen, befindet sich in den Whirlpools so viel Chemie, dass unsere Badehosen zuerst ihre Farbe verloren haben und danach durchsichtig wurden. Am letzten Tag war der Whirlpool sogar so heiß, dass sich eine Riege von Menschen gebildet hat, die mir nichts, dir nichts in die Luft schauen und darauf warteten, wer sich als nächstes die Füße in dem Whirlpool verbrennt. Mega Konzept. Das Fazit. Die Schifffahrtsgesellschaft und alle Offiziere, Unteroffiziere, alle in der Organisation und alle Reiseveranstalter werden an solchen Kreuzfahrten sicher großartig verdienen. Beim Servicepersonal sieht es ein bisschen anders aus. Halb Indien, Bali und also alle Bereiche Asiens, wo dunkelhäutige Menschen leben und Afrika, treffen sich auf den Kreuzfahrtschiffen dieser Welt als Servicepersonal. Sie werden hauptsächlich mit Trinkgeldern bezahlt und dürfen nur dann bleiben, wenn die Gäste sie mit Maximalpunktzahl bewerten. Das erklärt die Massen von Bediensteten und die übertriebene Freundlichkeit. Ohne unsere dunkelhäutigen Mitmenschen wäre so eine Kreuzfahrt mit diesem Luxus gar nicht möglich. Den Druck auf das Personal merkt man an allen Ecken und Enden und irgendwie kam mir da das Lied vom Sklavenschiff in den Kopf. Laut meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist so eine Luxuskreuzfahrt aus ethischen Gründen nicht zu vertreten. Über eine 5-Sterne-Bewertung würde ich mich sehr freuen. Unter HD Somebody Else findet ihr mich auf Twitter, Facebook, Instagram, meinem Blog bei WordPress und natürlich auf YouTube. So dann, Sturmtrotzer, Segel immer straff halten und auf zum Horizont.